Bei der Berechnung der Wandfläche haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit 1, über Wandsegmente zu gehen. Hier sehen wir, dass wir bei der Wand A, also die Wand mit den Fensteröffnungen, die komplette Wandlänge nehmen, also 3,25 m, addieren dort unsere Wandlänge B, also nur die 1,25 m. Also wir rechnen bei der Wand B von 1,49 m minus unsere Wandbreite und haben dann unser Wandsegment. Wenn wir diese beiden Wandsegmente aufeinander addieren, können wir sie mit der Wandhöhe multiplizieren und haben dann erstmal unsere erste Wandfläche errechnet. Hiervon ziehen wir noch unsere Fensterflächen ab, also die Anzahl der Fenster, 2 mal der Fensterbreite mal der Fensterhöhe. Dann haben wir die Option 1 berechnet. Bei der Option 2 gehen wir über die Wandachse. Hierzu berechnen wir bei der Wand A minus unsere halbe Wandbreite und bei B berechnen wir einmal die, addieren wir die halbe Wandbreite hinzu. Wenn wir das getan haben, können wir diese beiden Längen aufeinander addieren und dann mal der Wandhöhe multiplizieren. Hier ziehen wir ebenso unsere Fenster ab und haben dann auch die Option 2. Wir sehen, wir haben hier bei der Berechnung der Wandfläche zwei Möglichkeiten und müssen insbesondere darauf achten, welche Längen wir angeben, um keine Überschneidung in den Eckpunkten zu haben.